Noch nie wurde so viel schriftlich kommuniziert wie heute. Und noch nie fehlten dabei so viele Satzzeichen. Unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa fragt sich, sind die gar nicht mehr nötig? Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. In der deutschen Sprache gibt es einen etwas merkwürdigen Ausdruck. Reden ohne Punkt und Komma. Kann man denn überhaupt mit Punkt und Komma reden? Natürlich gibt es auch auf Deutsch beim Reden keine Satzzeichen. Nur Pausen macht man. Der Ausdruck hat als Metapher trotzdem eine klare Bedeutung. Wer ohne Punkt und Komma redet, spricht schnell, ohne Luft zu holen. Anders ist das beim Schreiben. Da braucht man Punkt und Komma. Nur genau da fehlen sie. Noch nie wurde so viel schriftlich kommuniziert wie heute. Das Telefonieren gleicht inzwischen einer Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Dafür tippen alle. Aber ohne Punkt und Komma. Und das ist keine Metapher. Kaum ein Facebook-Post, kaum eine SMS und kaum ein Tweet werden heute noch mit einem Punkt beendet. Für Beispiele muss ich in meinem Telefon, mit dem ich in letzter Zeit alles tue, außer zu telefonieren, nur WhatsApp öffnen. 8 Uhr okay. Kein Fragezeichen, ist aber eine Frage. Oder? Aber ist okay gehört halt zum Job. Kein Komma, kein Punkt. Dass sich im Jahr 1837 zwei Juraprofessoren wegen des Semikolons duellierten, klingt heute wie ein Witz. Verwundet wurde derjenige, der für dieses Satzzeichen war. Heute ist es so tot, dass es sogar wieder auferstanden ist. Als Smiley. Das Thema des Satzzeichensterbens beschäftigt inzwischen sogar Sprachforscher. So veröffentlichte David Crystal von der University of Wales im letzten Jahr in der New York Times den Essay »Wendepunkt in der Geschichte des Punktes«. Darin sinniert er darüber, dass der Punkt nicht nur verschwindet, sondern eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn man ihn heute plötzlich doch benutzt. John wird auch da sein, ohne Punkt, ist eine Feststellung. Anders? John kommt auch, Punkt. Das kann bedeuten, dass man ihn eigentlich gar nicht sehen will. So wird der Punkt zum Stilmittel. Und das, obwohl er eigentlich eine neutrale Rolle am Satzende hat. Wo die Kommas hingehören, ist leider nicht so klar. Zusätzliche Verwirrung brachte die Rechtschreibreform 1996, die Kommas an manchen Stellen abschaffte. Danach verzichteten viele lieber komplett darauf. Und auf die Großschreibung der Substantive. Wer die Kommaregeln ignoriert, kommuniziert allerdings mit Risiko. Zum Beispiel hier. Wir essen jetzt Opa gegenüber wir essen jetzt Opa. Oder hier. Er will sie nicht versus er will sie nicht. Und manchmal bedeutet ein Satz mit einem Komma an einer anderen Stelle das komplette Gegenteil der ursprünglichen Aussage. Schüler sagen, Lehrer haben es gut. Oder Schüler sagen, Lehrer haben es gut. Wenn es noch ein Satzzeichen gibt, um das wir uns keine Sorgen machen müssen, dann ist es das Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen ersetzen ein bisschen den Punkt. Jeder Satz ist heute nämlich Ausdruck der Begeisterung. Wir sind im Kino, Ausrufezeichen. Oder wir sind im Kino, lol, Ausrufezeichen. Das lol, laughing out loud, hat sogar den Sprung in die mündliche Sprache geschafft. Grundschulkinder benutzen es gern, ohne zu wissen, was es bedeutet. Wahrscheinlich werden ziemlich viele Menschen bald auch LG und VG sagen, wenn sie jemandem liebe Grüße oder viele Grüße ausrichten wollen. Ich habe auf jeden Fall schon den ersten Schritt gemacht und benutze den Ausdruck BRÜ. Das schreibt mein Chef gern als Antwort in seinen E-Mails. Ist kurz für Bitte um Rücksprache.